Die Fischerin vom Bodensee ist eine schöne Maidjohe. Ist eine schöne Maidjohe. Die Fischerin vom Bodensee. Und fährt sie auf den See hinaus, dann legt sie ihre Netze aus. Und ist ein junges Fischlein drin, im Netz der schönen Fischerin. Alter Hecht daher, wohl übers große Schwabenmeer, wohl übers große Schwabenmeer, da kommt der alte Hecht daher. Der möcht auch noch ins Netz hinein, möcht bei der Maid gefangen sein. Doch zieht die Fischerin dem Du das Netz schon wieder zu. Die Sonne sendet ihre Strahlen bis auf den tiefen Teiches Grunde. Fische fangen an zu schwitzen. Du liebe Sonne, treib es nicht so bunt. Und wenn vom Schiff die Nebel steigen, die Nixen tanzen frohen Reigen. Die Frösche machen die Musik dazu, die Wellen flüchten.